Kundgabe 4849. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1950. Arbeit im Weinberg des Herrn. Ihr habt noch ein großes Feld zu bebauen. Ihr sollet einen Acker urbar machen, der noch brach liegt und fleißiger Hände bedarf. Und es wird eine Arbeit geleistet werden müssen, die alle eure Kraft erfordert, weil euch nicht mehr viel Zeit dafür bleibt. Doch ich will eure Arbeit segnen. Ich will euch einen Acker zu bestellen geben, der wohl geeignet ist, gute Früchte zu tragen, wenngleich nicht jede Saat aufgehen wird. Und so werde ich euch denen zuführen, denen ihr mein Wort verkünden sollet, in deren Herzen ihr den Samen ausstreuen sollet, auf dass er aufgehe und Früchte trage. Es gibt viele suchende Menschen auf Erden, und diese sind gleich einem guten Acker, der rein ist von Unkraut und darum wohl geeignet zur Aufnahme der Saat, die da ist, mein Wort, aus der Höhe. Ihr werdet sie erkennen. Ihr werdet euch gedrängt fühlen, zu reden mit ihnen und auch Anklang finden. Und so ihr ihnen gegenüber von meinem Wirken Erwähnung tut, werdet ihr es auch empfinden, dass der Same auf guten Boden fällt. Dass er dann aufgehe, ist vom Willen des Empfangenden selbst abhängig. Es ist die Arbeit, die der Mensch dann an sich selbst tun muss. Er muss sich dem ihn belebenden Sonnenlicht aussetzen. Das heißt, von meiner Gnadensonne muss er sich bestrahlen lassen, auf dass das Wort in ihm lebendig werde und nun sein ganzes Wesen wandle, auf dass mein Wort ihn mit Kraft und Licht durchflute. Viel Arbeit werdet ihr noch leisten müssen, denn dürr und öde ist es weit und breit. Ihr müsstet die Herzen eurer Mitmenschen aufnahmewillig machen für meine Lehre. Ihr müsstet ihnen das lebendige Wasser zuströmen lassen, dessen Quell euch erschlossen worden ist, auf dass ich daran labe, der durstig ist. Lasset keine Gelegenheit vorübergehen, um meine Saat auszustreuen. Bedenket, dass nicht mehr viel Zeit ist und noch viel Boden brach liegt, der bearbeitet werden soll. Und arbeitet also rüstig für euren Herrn, dem ihr treue Diener sein wollet. Seid fleißig, füllet ihm die Scheuern, denn das Ende ist nahe. Wo geerntet werden sollen die Früchte, die jedoch eine gute Aussaat bedingen. Und zur Zeit der Ernte werden viele Schnitter benötigt. Darum nehme ich einen jeden an, der mir seine Dienste anträgt, der in meinem Weinberg als treuer Knecht arbeitet für mich und mein Reich. Amen.